Hello, hello, hello. Hallo, hallo, hallo. So, let's continue to talk about God is using our failure. Lass uns weiter über Gott benutzt unser Versagen reden. You know, what happened through Peter in this sad, sad story? Was durch Petrus in dieser traurigen Geschichte geschah? Is that the devil tried to get involved into Peter's weaknesses? Ist, dass der Teufel versuchte, sich in die Schwachheit von Petrus einzumischen. See, Satan tried to sift you like wheat. Der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. We know that the devil has no authority. Wir wissen, dass der Teufel keine Autorität hat. Because he never did have authority. Weil er nie Autorität hatte. You know, people say that in the Garden of Eden, when man sinned, he handed the authority over to the devil. Leute sagen, dass im Garten Eden, als die Menschen sündigten, er die Autorität dem Teufel übergab. I don't believe that. Das glaube ich nicht. Because, you know, even later in the Psalms, the Bible says God gave the earth to man. Sogar später in den Psalmen heißt es, dass Gott die Erde den Menschen gegeben hat. What Satan did is he got man to sin, but he didn't get the authority over the earth. Was Satan tat, ist, dass er die Menschen dazu brachte zu sündigen. Doch hat er nicht plötzlich die Autorität über die Erde erhalten. Do you really think that if the devil would have authority over the whole earth, anybody would still be alive? Glaubst du wirklich, dass noch irgendjemand am Leben wäre, wenn der Teufel die Autorität über die ganze Erde hätte? He would kill everybody instantly and take them to hell. Er würde jeden sofort töten und sie in die Hölle bringen. So I don't believe the devil ever had authority. So glaube ich nicht, dass der Teufel jemals Autorität hatte. You know, and I think it's important to understand that. Es ist wichtig, das zu verstehen. But because he has no authority, he always is looking for opportunity. Weil er keine Autorität hat, hält er immer nach Gelegenheiten Ausschau. So Peter, through his own pride, he gave the devil an opportunity. Petrus hat durch seinen eigenen Stolz dem Teufel eine Gelegenheit gegeben. Because pride blinds us. Weil Stolz uns blendet. Pride doesn't let us see the way we are. Stolz lässt uns nicht so sehen, wie wir sind. Pride doesn't let us see the circumstances the way they are. Stolz lässt uns die Umstände nicht so sehen, wie sie sind. It doesn't let us see the other people the way they are. Stolz lässt uns die anderen Menschen nicht so sehen, wie sie sind. And that was exactly the problem with Peter. Und das war genau das Problem bei Petrus. You know, the devil tried to bring Peter to a place where he could actually have an opportunity over him. Der Teufel versuchte Petrus an einen Punkt zu bringen, an dem er eine Gelegenheit über ihn hatte. So he was so proud, he thought he was better than everybody else. Er war so stolz, er dachte besser als er alle anderen zu sein. He was so proud that even when Jesus said that he would do something, he said no, he wouldn't do it. Er war so stolz, dass sogar als Jesus sagte, dass er etwas tun wird, er sagte, nein, werde ich nicht. And then he was so proud that when Jesus gave him another chance and said, listen, watch with me and pray, he still ignored Jesus. Und dann war er so stolz, dass als Jesus ihm eine weitere Gelegenheit bot und sagte, hör zu, bete und wache mit mir, er immer noch Jesus ignorierte. So now the devil had an opportunity. Nun hatte der Teufel eine Gelegenheit. Now, I want you to understand something. Ich will, dass du etwas verstehst. Every failure that you experience, jedes Versagen, das du erlebst, even though you have messed up so much and you've given opportunity to the devil, auch wenn du so viel missgebaut und dem Teufel eine Chance gegeben hast, God will use your failure even if you let him. Wird Gott dein Versagen benutzen, wenn du ihn lässt? And I will show this to you in this beautiful story. Und ich zeige es dir in dieser schönen Geschichte. You know, in everything that happens in our life, there are two plans. In allem, was in unserem Leben passiert, gibt es zwei Pläne. There's the plan of the devil and there's the plan of God. Der Plan des Teufels und der Plan von Gott. In your failure, the devil wants to keep you focused on your failure. In deinem Versagen will der Teufel, dass du dich auf dein Versagen fokussierst. In your failure, the only thing the devil wants you to see is your weakness. Das Einzige, was der Teufel will, ist, dass du in deinem Versagen deine Schwäche siehst. In your failure, the devil only wants you to focus on your own self-pity and guilt and shame. In deinem Versagen will der Teufel, dass du dich nur auf dein Selbstmitleid, deine Schuld und Scham fokussierst. But in your failure, God always wants to bring complete forgiveness and restoration. Aber in deinem Versagen will Gott immer vollkommene Vergebung und Wiederherstellung bringen. And then he wants to even use your very failure. Und dann will er sogar dein Versagen benutzen. And even your sin. sin. Und sogar deine Sünde. Look at this beautiful thing we see here. Schau dir diese schöne Sache an, die wir hier sehen. The devil decided to sift Peter like wheat. Der Teufel beschließt, Petrus wie Weizen zu sichten. And what does Jesus do when we are messed up? Und was macht Jesus, wenn wir durcheinander sind? Look what it says in Hebrews chapter 7, verse 25. Schau, was in Hebräer steht. Kapitel 7, Vers 25. Therefore he is also able to save to the uttermost those who come to God through him, since he always lives to make intercession for them. Daher kann er die auch völlig retten, die sich durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden. So Jesus has a plan even when we fail. He's praying for us. Jesus hat einen Plan, sogar wenn wir versagen. Er betet für uns. Very interesting that Jesus was praying for Peter too. Sehr interessant, dass Jesus auch für Petrus betete. But he never prayed so that Peter would not be in this difficult situation. Er betete nie, dass Petrus nicht in diese schwierige Situation geraten würde. But he rather prayed that his faith would not fail. Vielmehr betete er dafür, dass der Glaube nicht versagen würde. You know, sometimes I think we have the wrong idea of what is good for us. Manchmal denke ich, dass wir die falsche Idee davon haben, was gut für uns ist. So we think it's the best thing for us. We never walk through difficult times. Wir denken, dass es für uns das Beste ist, wenn wir nie schwierige Zeiten durchlaufen. But that's not even true. Aber das stimmt nicht einmal. The best thing for us is. Für uns das Beste ist. That as we walk through difficult times, our faith remains strong. It doesn't fail. Dass, wenn wir durch schwierige Zeiten gehen, unser Glaube stark bleibt, dass er nicht scheitert. Two things can happen in every single one of our failures. In jedem einzelnen Versagen von uns können zwei Dinge passieren. And in every difficult moment. Und in jedem schwierigen Moment. We can be purified and cleansed by seeing our own heart. Wir können geläutert und gereinigt werden, indem wir unser eigenes Herz sehen. Now we can deal with our heart. Nun können wir mit unserem Herzen handeln. And we can then use our own weakness and failures to serve other people. Und wir können dann unsere eigene Schwachheit und eigenes Versagen benutzen, anderen Menschen zu dienen. And tomorrow I continue. Morgen mache ich weiter.